1. Der Altes schreibt und die Oswald Herrin und ihr Kinder, die aufrichtig lehrt, wo bei ihr die Zunegang mit allen teilt, welch die Wahrheit bereits erkannt haben. 2. Dies Verbundenheit bestet aufgrund der Wahrheit, die dauerhaft in uns gegenwärtig ist und uns bis in allewigkeit begleiten wird. 3. Wir empfangen Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott dem Vater Sohn von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sofern wir in Wahrheit und Liebe bleiben. For es erfüllt mich mit großer Freude festzustellen, dass einige deine Kinder leben nach der Wahrheit ausrichten, so wie es uns der Vater ursprünglich geboten hat. 5. Nun richte ich die bitteren Dich, Herrin, das wir einander lieben, wobei dies kein neues Gebot darstellt, sondern ein Verpflichtung ist, die wir von Anfang an besassen. 6. Die Liebe seit sich darin, dass wir konsequent nach seinen Geboten handeln, was genau der Anweisung entspricht, die sie begin ihres Glaubenswages gehort hat. 7. Die Zahlreich Verführer in die Welt hinausgegangen sind, die Menschwerdung Jesu Christi Lunion, muss man dies Personen als Erlehrer und Antichristen identifizieren. 8. Achtet sorgfältig auf euch selbst, damit die Ergebnis an Sierra Bischerigen arbeit nicht verloren gehen, sondern stattdessen den Wohlstandigen Lohn für ihr Mühen erhaltet. 9. Wer über die Lehr Christi hinausgeht und nicht darin verharrt, verliert die Gemeinschaft mit Gott, warin Dergenage, der True Blate, so will den Vater als auch den Sohn besitzt. 10. Falls jemen zu you kommt, de dies leer nicht vertritt, soltet in weder in EU a Haus aufnehmen noch im einen formlichen Gras entbieten. 11. Den wer ein solche Person grasst, macht sich indirekt für deren Bos Taten mit verantwortlich und unterstutz de Dirch deren Schadliches handeln. 12. Obwohl ICH noch viel Angelegenheiten mitzuteilen hat, mochte ICH dies nicht schriftlich tun, sondern hoff auf einen persönlichen Besuch, damit unsere Gemeinsame Freude vollkommen wird. 13. Die Kinder deiner Oswald und Schwester lassen dir's am Abschied ihr herzlichen Gruß ausrichten.